Das Sekretariat des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes veröffentlichte am 2. Mai ein Weißbuch über die schlimmsten Verbrechen des Park Geun-hye-Regimes, Südkorea in eine mittelalterliche, finstere Zone verwandelt zu haben. Darin hieß es, Südkorea ist heute wegen der extremen Reformdiktaturherrschaft und barbarischen Unterdrückungspolitik des Park Geun-hye-Regimes in faschistischen Schauplatz und mittelalterliche finstere Zone ohne elementare politische Freiheit und Demokratie verwandelt worden. Die legalen politischen Tätigkeiten der Parteien, Organisationen und Prominenten werden grausam unterdrückt und gesetzwidrige politische Aufsicht über alle Kreise und Schichten wird offen begangen. Die Freiheit für Medien, Versammlung, Demonstration und Meinungsäußerung wird mit Füßen getreten. Das ist die schreckliche Realität Südkoreas. Das Park Geun-hye-Regime hat seit dessen Machtantritt beispiellose Gräueltaten durch faschistische Repressalien begangen. In gesetzwidriger Weise ergriff es die Macht und verwandelte durch die schlimmste faschistische Diktaturherrschaft Südkorea in ein großes, gitterloses Gefängnis, eine Ruine der Demokratie und eine Menschenhölle. Park Geun-hye wird für ihre große Sünde bestimmt hart bestraft.